Was will sie denn eigentlich? Sie stellt sie sich etwas pikanter vor. Sagen Sie, Pater, was kann ich denn da noch pikanter machen? Oh nein, bitte mich nicht zu fragen. Ich bitte um Entschuldigung, Maitre, aber wenn wir jetzt nicht sofort die Aufnahmen machen, können wir die Titelseite nicht mehr für Sie freihalten. Die Klischeeanstalt arbeitet morgen Nachmittag nicht. Also schön, ich hatte Sie völlig vergessen. Knipsen Sie, während ich mir etwas einfallen lasse. Ja. Auf diese Weise bekommen Sie wenigstens eine echte Aufnahme. Ja. Ihre Sekretärin hier am Klavier, bitte. Ja. Und Sie, Maitre, stützen sich hier seitlich auf. Ja. Ganz ungezwungen. Ja. Seien Sie nicht albern, Cipo, ja? Ja, so ist es gut. Sehr gut. Wissen Sie, das macht es sofort lebendig. Achtung, Aufnahme, bitte. Oh, Monsieur. Ja, Nene? Da ist schon wieder der junge Mann im dunklen Anzug. Er sagt, Sie müssen ihn empfangen. Es sei sehr wichtig. Sagen Sie ihm, dass er noch sehr jung ist und das nicht so wichtig ist, wie er glaubt. Er soll heute Abend wiederkommen. Ja, Monsieur. Ich glaube, ich komme lieber auch ein anderes Mal. Achtung! Aufnahme, bitte. Ja, danke schön. Nein, Sie bleiben, Pater Duperton. Ich hab's. Was, mein Chasson? Ach, was? Den Schluss vom Weihnachtslied. Schreiben Sie mit, Pater Duperton. Ja, los, Cipo. Die Könige sind gegangen. Sie sind schon klein und fern. Die Hirten auf dem Felde. Sie sehen nicht mehr den Stern. Die Nacht wird kalt und finster. Erloschen ist das Licht. Die armen Menschen seufzen, Doppelpunkt. Nein, das war er nicht. Nun hetzen Sie doch nicht so, Cipo. Nicht. Doch rufen Sie noch immer, wo bist du, Jesuskind? Ich bin im Herzen der Heiden, die ohne Hoffnung sind. Danke. Danke, mein Sohn. Sie machen mir ein herrliches Geschenk. Ich will nicht zu viel sagen, aber für dieses zarte, naive und doch sehr originelle Weihnachtslied wird Ihnen noch manches verziehen werden. Ich nehme es zur Kenntnis, lieber Vater. Wenn es soweit ist, werde ich es sicher nötig haben. Gott, einen Augenblick, bitte. Aufnahme! Ja, ich glaube, jetzt ist es doch Zeit, dass ich mich empfehle. Lieber Vater, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Danke. Adieu. Monsieur. Auf Wiedersehen, lieber Vater. Komm, nun reicht es aber. Jetzt komme ich dran. Du brauchst ja nichts zu ändern, wenn es dich langweilt. Aber häng wenigstens noch ein paar Zeilen dran, in denen sich was tut. Du kannst doch deinem besten Freund ein paar Zeilen schreiben. Dem Pater hast du eine ganze Weihnachtskantate geliefert, ohne dass du es überhaupt gemerkt hast. Der liebe Pater hat mir dafür Nachsicht und Verzeihen geschenkt. Und du? Was gibst du mir? Ich verdopple deinen Scheck. Vielen Dank, das kann ich ebenso gut gebrauchen. Also los, Cipo. Sie drückten sich in einen Winkel im überfüllten Vorortzug. Ihre Augen wurden dunkel, als sein Herz an ihrem schlug. Ihre Nächte waren wunderbar, weil sie so guter Hoffnung war. Doch er sprach kein Wort. Und als eines Tags ein Morgen graut und sie neben sich aufs Kissen schaut, da ist er fort. Wunderbar, prima, ja. Mein Lieber. Das sind Texte. Ja. Ihre Nächte waren wunderbar, weil sie so gute Hoffnung war. Doch er sprach kein Wort. Und als eines Tags ein Morgen graut und sie neben sich aufs Kissen schaut, da ist er fort. Marie-Lisette ist die kleine Amomarte, wohnte sie. Ach, er ließ sie bald alleine. Sie seufzt leise. Selavi. bin so nervös seit einigen Tagen zu bieten. Das ist die Lunge, mein lieber Freund Dornwefel. Und wenn ich morgens meine erste Zigarette rauche, wird mir manchmal schwindelig. Ja, ja, die Lunge. Dann habe ich eine Sekunde lang einen schwarzen Schleier vor den Augen. Die Lunge, die Lunge. Übrigens, kennst du die Geschichte von dem Kaninchen, das einem Universitätsprofessor begegnet? Nein, aber ich möchte, dass du mich endlich ernsthaft untersuchst. Ich messe dir jetzt den Blutdruck. Und wenn er zufriedenstellend ist, dann kommst du gefälligst mit uns auf den Ball. Ein Molière-Fest in Vaux-le-Vicomte, das darfst du doch nicht versäumen. Als was willst du dich denn kostümieren? Gar nicht. Wieso? Soll ich 100 Kilometer hin und zurück fahren? Noch dazu nachts bei diesem Glatteisen, nur damit ich den Abend mit einer schlechten Besetzung der Comédie Française verbringen kann? Da gehe ich ja lieber noch tatsächlich ins Theater. Auf jeden Fall ist es weniger weit. Außerdem findest du doch die hübschesten Frauen von ganz Paris. 140 zu 80. Du hast einen beneidenswerten Blutdruck. Mhm. Also komm, wir nehmen dich mit. Galopin sitzt schon unten im Wagen. So wie er kann niemand Witze erzählen. Schon die Hinfahrt gibt einen Heidenspaß. Nein, ich bleibe hier. Ich fühle mich krank. Mein Herz aber zum ist nicht Donnerwetter. Ich sage dir doch, dir fehlt nichts. Wir Ärzte wissen doch, was eine Herzkrankheit ist. Eben, das beunruhigt mich. Ihr kennt die Krankheiten, die in euren Büchern stehen. Aber sobald ein Herz nicht schön brav eure Symptome anzeigt, kennt euch nicht mehr aus. Hältst du mich für einen Idioten? Ich halte dich für einen Arzt, der es eilig hat, auf seinen Ball zu kommen. Du hast mich kaum untersucht und wolltest mir dabei sogar noch Witze erzählen. Schön. Hast du zu Professor Galopin, dem ersten Herzspezialisten Europas, mehr Vertrauen? Ich werde ihn heraufbitten und wenn seine Diagnose die meine bestätigt, dann kommst du mit uns auf den Ball. Sipo! Sie wünschen, Monsieur? Ich fühle mich nicht wohl, Sipo. Ich gehe nicht auf diesen Ball. Wir werden heute Abend kaum noch zum Arbeiten kommen. Sie können gehen. Nein, ich bleibe lieber hier. Vielleicht brauchen Sie mich doch noch. Freuen Sie sich nicht zu früh. Noch liege ich nicht in der Agonie. Ich bleibe. Und wenn Sie mich noch so widerlich finden. Wenn Sie wüssten, wie abstoßend das Gesicht der edlen Selbstverleugnung ist. Was für ein widerlicher Egoismus. Egoismus? Jawohl. Das Gesicht der echten Egoisten ist erträglich. Jeder kennt die Regeln. Aber die Gesichter der Philanthropen, Idealisten und Menschheitsbeglücker sind abscheulich. Man darf nicht immer nur an sich denken. Sie mit Ihrer ewigen Manie, nur ja recht paradox zu sein. Ah. Nun, wo ist denn der Schwerkranke? Guten Abend, lieber Freund und Dichter. Was sagt mir Subit? Man macht sich Sorgen wegen seines Herzens? Ja, Professor Galopin, ich habe Schwindelanfälle. Ja, die Lunge. Und Schmerzen im linken Arm. Die Lunge. Und ab und zu ein Flimmern vor den Augen. Die Lunge, die Lunge. Irrsinnig komisch. Aber damit hat mich schon Subit erheitert. Wirklich? Also wir dürfen heute Abend auf dem Ball nicht zusammenbleiben, Subit. Wir verderben uns sonst gegenseitig die Pointen. Aber wo ist es denn, das kranke Herz? Links. Also für eine Diagnose immerhin ein Anfang. Zunächst möchte ich Ihnen eines sagen, mein lieber Freund. Wenn ein Herzschaden vorliegt, hat man niemals Herzschmerzen. Dann hat man Magen, Milz oder von mir aus sogar Fußschmerzen, aber niemals am Herzen. Ich habe Rückenschmerzen. Ja, das werden wir jetzt gleich feststellen. Drehen Sie sich bitte um. So. Tief atmen, bitte. Kennen Sie die Geschichte von dem Kaninchen, das einem Universitätsprofessor begegnet? Gerade vorhin wollte Subit sie mir erzählen. Wirklich? Sie kennen die Geschichte? Sie sehen, mein lieber Subit, wir dürfen heute Abend keine Minute zusammen sein. Aber ich bin ja gar nicht dazu gekommen, den Witz zu erzählen. Also passen Sie auf, Maître. Da kommt ein Kaninchen über den Quai de Conti und trifft einen Universitätsprofessor in der grünen Robe der Académie Française. Verblüfft bleibt es stehen, auch der Professor bleibt stehen, setzt seine Brille auf und sagt, aber das ist ja ein Kaninchen. Das Kaninchen schaut den Professor an und sagt darauf, aber das ist ja grüner Salat. Köstlich! Und, was antwortet der Professor? Nichts. Jeder, dem das erzähle, stellt diese Frage. Es ist wirklich zu komisch. Und die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das ein Stück Seife verschluckt hat, kennen Sie die auch nicht? Nein, was ist mit meinem Herzen los? Wieso mit Ihrem Herzen? Ach so, mit Ihrem Herzen. glänzend, ausgezeichnet. Ich wollte, ich hätte so ein Herz. Trinken Sie ein wenig Lindenblütentee, wenn Sie unbedingt etwas tun wollen. Wir müssen uns auf den Weg machen, mein lieber Subit. Sonst kommen wir zu spät. Wenn man bei solchen Anlässen zu spät kommt, sind alle hübschen Frauen schon in festen Händen. Kommen Sie, die Geschichte von dem Mädchen mit der Seife erzähle ich Ihnen unterwegs. Fahren Sie mit, Sie eingebildeter Kranker? Nein, ich bleibe hier. Na, ganz wie Sie wollen. Also auf Wiedersehen, lieber Freund. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Nicht zu danken. Kennen Sie die Geschichte von dem Hummer, der Angst vor Gespenstern hat? Sagen Sie ja nicht.